Können Sie bitte Ihren Beni duyuyor musunuz? Entschuldigung, ich habe ein Problem gehabt. Okay. Jetzt hören? Alles gut. Okay, können Sie bitte Ihren Nachnamen langsam buchstabieren? A wie Anton, D wie Dora, A wie Anton, M wie Martha, S wie Siegfried. Okay, Herr Adams. Hans. Wie alt sind Sie? Ich bin 65 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin geboren 1957, 1.3. 1. März. Okay. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,65. 65. Und wie viel wiegen Sie? 80 Kilo. 80. Okay. Herr Adams, was führt Sie denn zu uns? Ja, mein Hausarzt hat mich zu Ihnen geschickt. Und Ich warum? sollte mich hier vorstellen. Und was für Beschwerden haben Sie im Moment? Ich habe Luftnot gehabt und er Ja. hat ein EKG gemacht. Und er hat gesagt, ich soll hier hinkommen. EKG war auffällig, oder? Hat er gesagt, ja. Okay, haben Sie Ihre EKG dabei oder wissen Sie, was Nee, er hat gesagt, ich soll direkt hier hinkommen. Ach so, okay. Ich bleibe aber nicht hier, ich gehe wieder nach Hause. Ah. Ich werde nicht im Krankenhaus bleiben, ich möchte direkt wieder nach Hause. Ich habe nicht viel Okay, Zeit. ein bisschen Geduld brauchen Sie. Okay, es Ich könnte habe ein bisschen geduldig zu sein. Hause noch Hund und Katze. Ich habe nicht viel Zeit. Ja, wir brauchen hier nur eine Stunde, denke ich, für diese Untersuchung. Aber wenn Sie unbedingt nach Hause gehen wollen, Sie können gegen ärztlichen Rat nach Hause gehen. Wir Ja, können. was machen Sie denn jetzt mit mir? Ich meine, mir geht's doch gut soweit. Geben Sie mir eine Tablette und ich gehe nach Hause. Aber Sie haben gesagt, dass Sie Luftnot haben. Wir wissen noch nicht, warum haben Sie diese Beschwerde. Wir Ja, können das Sie habe ich auch nicht nicht direkt gesagt. behandeln. Das müssen wir erst mal diagnostizieren. Dafür brauchen Habe Sie ich auch ein gemacht. bisschen Geduld zu haben. Aber wenn Sie nicht wollen, dann können Sie nach Hause gehen. Aber das könnte gefährlich sein, wenn Ihre EKG auffällig ist. Das muss ich auch Ihnen erklären. Sie müssen ein Papier unterschreiben. Ja, das ist so. Was ist Ihre, das ist Ihre Entscheidung. Ja, dann machen Sie mal schnell. Ich habe nicht viel Zeit. Okay, gehen wir dann weiter. Okay, alles gut? Ja, alles gut. Seit wann haben Sie diese Luftnot? Ich habe das immer wieder. Ich habe das schon seit mehreren Monaten, glaube ich. Immer, wenn ich im Garten arbeite, dann merke ich das besonders. Okay, Sie meinen beim Belastung, oder? Beim Treppensteigen haben Sie auch? Ja, das auch, ja. Okay. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Beine geschwollen sind? Nee, eigentlich nicht. Okay. Seit mehreren Monaten haben Sie. Das ist immer, Sie haben immer diese Luftnot, oder? Wenn Sie sich belasten. Ja, wenn ich im Garten arbeite oder wie die gesagt haben, wenn ich Treppen steige, Okay. dann habe ich immer so ein bisschen. Muss ich ein bisschen Pause machen und dann habe ich so Herzrasen. Alles gut. Herzrasen, okay. Haben Sie auch Brustschmerzen, drückende Gefühl auf der Brust? Nee, hab gar keine Schmerzen. Mir geht sonst wunderbar. Sie haben Herzrasen gesagt. Habe ich richtig verstanden? Ja, ich habe ein Herzklopfen, ne, das merke ich schon. Okay. Wie lange dauert, wenn Sie Herzrasen haben? Das weiß ich nicht, aber ich mache dann Pause, 5 Minuten, dann wird es wieder besser und dann kann ich weitermachen. Ach so, ja. Okay, Sie haben aber keine Schmerzen. Gar nicht, gar nicht. Mir geht's sonst wunderbar, wunderbar. Husten Sie? Nein. Nicht. Sie haben auch keinen Auswurf. Nein, Haben Sie gar nicht. bemerkt, dass Sie Fieber haben oder Schüttelfrost? Ich fühle mich überhaupt nicht krank. Okay. Deswegen bleibe ich auch nicht im Krankenhaus. Ach so, ja. Sie sind 65 Jahre alt, oder? Genau. Warum waren Sie beim Hausarzt? Also meine Frau ist an Brustkrebs verstorben vor 5 Jahren. Und ich habe immer wieder diese Luftnot und deswegen habe ich Angst gehabt und wollte mich mal beim Arzt vorstellen. Ja, das verstehe ich. Sie haben, ich denke, gut, sehr gut gemacht. Okay. Also ich glaube, Sie müssten nur ein Röntgen machen und dann kann ich wieder nach Hause gehen. Ich möchte auch gerne ein EKG schreiben, weil Sie Ihre EKG-Befunde nicht dabei haben. Wir wissen noch nicht, warum Sie vom Hausarzt hier überwiesen. Ich versuche, alles schnell zu machen, aber ja, es ist eine wichtige Situation. Das müssen wir eigentlich erklären. Gut, dann machen wir das. Okay, Sie haben gesagt, dass Sie keine Fieber haben, keine Brustschmerzen, kein Husten. Okay. Wie fühlen Sie sich denn sonst körperlich? Ganz gut eigentlich. Okay. Wie gesagt, ich habe nur manchmal diese Luftnot und Herzrasen. Ansonsten fühle ich mich wunderbar. Ja, außer Luftnot und Herzrasen haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt? Nein. Ja, wie ist Ihr Appetit? Gut. Gut, okay. Haben Sie in der letzten Zeit an Gewicht verloren? Nein. Im Gegenteil, ich habe zugenommen. Zugenommen. Wie viel Kilo haben Sie zugenommen? Habe ich nicht gemessen, aber ich habe mich vor 3 Monaten gewogen, da habe ich 80 Kilo gewogen. Okay, das ist Ich ein mache das bisschen. nicht so oft. Ja. Sie sind 1,65 Meter Zentimeter groß, oder? Ja. Und 80 Kilo. Ja, das ist eigentlich ein bisschen viel. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein, ich habe keine Beschwerden, gar nichts. Können Sie denn flach liegen, ohne Atemnot zu bekommen? Ich schlafe gut. Gut, brauchen Sie ein paar Kissen zu benutzen? Nein. Nein, keine. Ich habe ein Kissen. Eine Decke, ein Bett, es reicht mir aus. Okay, spüren Sie jetzt Herzklopfen? Jetzt aktuell nicht, nein. Aktuell nicht, okay. Dann nach unserem Gespräch möchte ich bei Ihnen eine EKG schreiben. Okay, haben Sie Probleme beim Einzuschlafen? Sie haben gesagt nein. Okay, Entschuldigung. Okay. Okay, Also ich gibt es, habe, genau. ja. Gibt es dann in Ihrer Krankengeschichte wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Rhythmusstörungen, Bluthochdruck, Ja, ich nehme Was ein haben Sie? Blutdruckmedikament ein. Okay, Sie haben Das mache ich Bluthochdruck. morgens immer. Und ich nehme auch abends was zum Schlafen ein. Okay, was nehmen Sie gegen Bluthochdruck, wissen Sie? Ramipril. Ja, wie viel Milligramm? Ich glaube, das war 50 oder 5, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. 5 Milligramm, okay. Einmal morgens. Genau. Und abends, was nehmen Sie? Da nehme ich was zum Schlafen ein, damit ich ruhig schlafen kann. Das Schlafen. nehme ich aber schon lange ein. Nee, aber wissen Sie den Namen nicht, oder? Das ist, Mirtazapin. Trazepin, okay. Und wie viel Milligramm? Weiß ich nicht. Ich glaube 10 oder 15, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. bei Ihnen eine Bluthochdruck bekannt? Außer dieser haben Sie irgendwelche Erkrankungen? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Wurden Sie dann schon mal operiert? Als Kind, mein Blinddarm ist raus. Wie alt waren Sie? Boah, 50 Jahre her bestimmt. Okay. Das war kurz nach dem Krieg. Wie bitte? Das war kurz nach dem Krieg. Das war kurz nach dem Krieg, als ich operiert wurde. Alles klar. Nein, das ist vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren? Ja. Wenn Sie, da war ich 15 Jahre alt. 15. Lebensjahr. 15. Lebensjahr, ja. Genau, richtig. Okay. Sind dann bei Ihnen Allergien bekannt? Nein. Keine. Und keine Unverträglichkeit gegen Laktose, gegen... Ich kann alles essen. Okay, das ist gut. Sind Sie regelmäßig geimpft, auch gegen Corona? Ja, ich habe jetzt 3 Impfungen bekommen. Das ist gut, okay. Die 4. mache ich aber nicht. Will ich nicht. Ich habe im Fernsehen gesehen, dass das nichts bringt. Immer wieder stecken, ja. Im Fernsehen sagen die, das bringt gar nichts. Ich lasse mich nicht impfen. Von Ihnen auch nicht. Lassen Sie, ja, das, Ihre Ideen kann ich verstehen, aber lassen Sie uns erstmal die aktuelle Situation konzentrieren. Was hat denn mit der Impfung zu tun? Gar nichts, oder? Mit welcher? Das hat doch nichts mit der Impfung zu tun, oder? Diese Luftnot. Ich denke, nein. Aber wann war Ihre letzte Impfung? Boah, das ist jetzt schon im Dezember gewesen. Schon Dezember, ja, ich denke, nein. Gut. Ich hätte mich auch nicht impfen lassen sollen. Bringt alles nichts. Okay, Herr Adams, ich möchte nach Ihren Lebensgewohnheiten fragen. Zum Beispiel rauchen Sie, trinken Sie Alkohol, eventuell auch Drogen? Also ich habe aufgehört mit dem Rauchen vor 5 Jahren, als meine Frau gestorben ist. Ja, alles klar. Auch vor 5 Jahren. Ja. Und wie lange haben Sie geraucht? Ach, auch mit 15 habe ich angefangen, glaube ich. Ach so, dann 45 Jahre. Und wie viele Zigarette haben Sie geraucht pro Tag? Mal weniger, mal viel. Kommt immer drauf an. Ich habe auf der Baustelle gearbeitet, hat man schon oft geraucht. Was könnte das durchschnittlich sein? Vielleicht ein Packung? Ja, bestimmt. Locker. Okay, und ihr trinken Sie Alkohol? Ich trinke immer Bier. Okay, jeden Tag, oder? Jeden Tag, immer abends vorm Schlafen gehen. Wenn ich Tagesschau gucke, dann trinke ich immer Bier. Eine Flasche oder mehr als eine Flasche? Kommt drauf an, wenn ein guter Film ist, dann trinke ich auch mal 2 Bier oder 3 Bier. So, nachdem ich mich fühle. Alles klar. Und haben Sie schon mal Drogen probiert? Nee. Nee. Okay, das ist gut. Gibt es in Ihrer näheren Verwandtschaft wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Weiß ich nicht. Meine Eltern sind früh gestorben. Die sind mit 40 und 45 gestorben. Und mit anderen habe ich gar keinen Kontakt. Weiß ich nicht. Okay. Sie haben keinen Kontakt. Wissen Sie, woran ist Ihre Mutter und Vater gestorben? Damals gab es irgendeine Infektionserkrankung, glaube ich. Und Mama, weiß ich nicht. Die ist auch plötzlich verstorben. Plötzlich? Ganz plötzlich. Okay. Herr Adams, was machen Sie vom Beruf? Sie haben gesagt, aber ich habe das nicht verstanden. Sind Sie Rentner, oder? Ich bin jetzt Rentner. Ich bin Rentner, aber ich habe immer auf der Baustelle gearbeitet. Ganz lange. Baustelle. Okay, sind Sie. Okay. Sie sind ledig, oder? Ich bin verwitwet. Meine Frau ist gestorben. Entschuldigung, ja. Haben Sie Kinder? Ne. Sie wohnen dann alleine, oder? Ich wohne alleine mit meinen Tieren zusammen. Okay, ja. Ich habe Hunde und Katzen. Die reicht mir auch aus. Ja, ich habe auch eine Katze. Eine Katze reicht aus. Auch. Ja, okay, ich habe alle meine Fragen gestellt. Herr Adams, haben Sie Fragen an mich? Nee, ich möchte nach Hause. Wie lange dauert das denn jetzt hier noch? Was Also, machen Sie denn jetzt mit mir? ich gehe davon aus, dass Sie eine Rhythmusstörung haben. Um eine aber genaue Aussage machen zu können, möchte ich bei Ihnen ein paar Untersuchungen durchführen. Ich möchte Sie körperlich untersuchen, Ihre Lunge und Ihr Herz abhören. Das hat doch schon mein Hausarzt gemacht. Da habe ich keine Zeit für. Aber Sie haben keine Befunde dabei. Das bedeutet für uns leider nichts. Wenn, ja, wir müssen Das auch kannst du noch. jetzt nochmal machen. Leider, ja. Es dauert aber ein paar Minuten. Ja, dann los. Und dann, was passiert dann? Ja, ich nehme bei Ihnen Blut ab. Ich möchte ein Wie Röntgenuntersuchung. lange dauert das denn, bis das Ergebnis kommt vom Blut? Es dauert je nach dem Wetter, ich denke, 2 Stunden. 2 Stunden. Sie haben gesagt, 1 Stunde dauert das eben. Ja, unsere Prozedere dauert 1 Stunde, aber je nach dieser, Sie müssen auf die Ergebnisse warten. Ja, meine Tiere zu Hause. Ich muss, kann die nicht zu Hause lassen. Die können, ich denke, ein paar Tage ohne Sie bleiben. Nee, wie ein paar Tage. Ich bleib nicht hier. Ich fahre wieder nach Hause gleich. Okay. Wie gesagt, wenn Sie unbedingt nach Hause wollen, dann Sie können gegen ärztlichen Rat Krankenhaus verlassen. Aber ich schlage vor, hier diese Prozedere zum Ende zu führen, damit wir wissen, warum haben Sie diese Beschwerden, und wir können auch das behandeln, okay? Ja, Ohne ich will Behandlung wissen, könnte ob ich das noch eine gefährlich Lunge habe sein. oder geben Sie mir ein Medikament und dann bin ich wieder weg hier. Also wenn Sie zum Beispiel eine Rhythmusstörung haben und keine Medikamente haben, das könnte zu zum Beispiel Schlaganfall führen. Das ist eine wichtige Situation. Deswegen müssen wir ja erstmal die Untersuchung zu Ende führen. Es geht um Ihre Gesundheit eigentlich. Ja, Was aber machen Sie das denn ist dann Ihre jetzt, wenn Sie jetzt? Entscheidung. Wenn Sie nicht hier bleiben wollen, dann das ist Ihre Entscheidung. Ich will nicht im Krankenhaus. Ich war noch nie im Krankenhaus. Ich will nicht im Krankenhaus bleiben. Ich habe bestimmt nichts. Machen Sie ein Röntgenbild von meiner Lunge und wenn ich keinen Krebs habe, ist alles gut. Das läuft nicht so, leider. Also, wenn Sie wollen, Untersuchungen zu lassen, dann Was machen Sie denn anders als haben mein Sie Hausarzt? Der hat doch schon fünf nichts dagegen gemacht. Minuten Traum. Wie bitte? Was machen Sie denn jetzt anders als mein Hausarzt? Der hat doch schon EKG gemacht. Aber keine Medikamente gegeben, oder? Nein, er hat gesagt, ich soll ins Krankenhaus, weil heute Freitag ist. Sie können das auch zu Ihrer Hausarzt fragen. Das kann ich nicht antworten. Jetzt bin ich schon mal hier, dann machen Sie jetzt schnell. Ja, wir machen dann vom Anfang bis zum Ende. Ich habe Hunger, ich habe noch nichts gegessen heute. Ich habe auch Hunger. Ja, dann essen Sie was, aber ich muss nach Hause. Ja, ich faste, ich kann nicht essen, leider. Fasten, Fasten bringt doch alles nichts. Oh, das ist Ihre Idee. Okay. Und jetzt? Was passiert jetzt? So, ich erwarte. Jetzt möchte ich mal mit meinem Oberarzt sprechen. Dann komme ich zu Ihnen, zu weiteren Vorgehen durchzuführen. Ach, sind Sie gar kein Oberarzt? Nein, ich bin die Assistenzärztin. Ach, mein Gott. Ja, das ist so. Wenn Sie mit Chefarzt oder Oberarzt sprechen wollen, dann brauchen Sie eine private Versicherung. Leider. Gut, schnell, machen Sie schnell. Okay. Okay, tschüss. Ciao. Okay. Was habe ich denn jetzt überhaupt? Ich spreche noch mit Patienten, oder? Ja, was habe ich denn jetzt überhaupt? Sie haben gesagt, dass Ihre EKG unauffällig war. Ich denke, dass Sie eine... Nee, das war auffällig. Auffällig, ja. Ich denke, Sie haben eine Rhythmusstörung. Sie haben Herzklopfen und dabei Atemnot. Ich gehe davon aus, dass Sie Probleme mit Ihrem Herzen haben. Aber um genaue Aussage machen zu können, möchte ich, wie gesagt, die alle Untersuchungen durchführen. Ich möchte bei Ihnen Blut abnehmen, Röntgenuntersuchungen machen, um zu gucken, ob mit dem Lunge alles in Ordnung ist oder nicht. Sie haben Luftnot. Ja, und noch eine Frage. Ist bei Ihrer Familie Herzkrankheiten bekannt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sie wissen nicht? Keine Ahnung. Sie sind dabei ein bisschen Übergewicht, oder? Ja, 80 Kilo, ne? Ja. Okay. Gut, dann warte ich jetzt hier, ja? Ja, ein bisschen. Okay. Alles gut. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich würde Ihnen gerne eine neue Patientin vorstellen. Ich habe eine neue Aufnahme. Haben Sie Zeit dafür? Ja, klar. Bitte schön. Okay, ich berichte über Herrn Frank Adams. Er ist 65 Jahre alt, 1,65 Meter groß und wiegt derzeit 80 Kilo. Der Patient stellte sich wegen der seit ein paar Monaten bestehenden Belastungsdyspnoe ohne Brustschmerzen vor. Er sei heute beim Hausarzt gewesen. Dabei wurde eine EKG durchgeführt. Das war auffällig, aber der Patient habe keine Briefe und keine EKG-Befunde dabei. Diesen Luftnot habe er seit mehreren Monaten und beim Belastung, beim zum Beispiel Treppensteigen. Brustschmerzen habe er verneint. Brustschmerzen, Orthopne, Nocturne habe er verneint. Als Begleitsymptome habe er Tachykardie und Palpitation. Okay. Die vegetative Anamnese sei unauffällig. Die Frage nach Erkrankungen ergab arterielle Hypertonie. Seit wie vielen Jahren habe ich vergessen zu fragen. Dagegen nehme er Romipril 5 Milligramm einmal morgen ein. Bei ihm wurde eine Appendektomie mit 15. Lebensjahr durchgeführt. Bei ihm sei keine Allergien bekannt. Im Status sei vollständig. Die Noxen-Anamnese ergab, er sei Ex-Raucher mit 45 Paketes Jahr. Vor 5 Jahren sei seine Frau gestorben und hat er dann mit dem Zigarette abgesetzt. Alkoholkonsum wurde mit 1 bis 3 Flaschen täglich bejaht. Er habe keinen Drogenkontakt. Bei der Familienanamnese ergab ich habe leider keine Informationen über diese Anamnestik. Der Patient habe keinen Kontakt mit seiner Familie. Er gab an, dass seiner Vater an einer Infektion seine Mutter plötzlich gestorben. Er sei Rentner, er habe als gearbeitet. Er sei verwitwet, habe keine Kinder und lebe alleine mit ihren Hunden und mit seinen Tieren zusammen. Aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich Verdacht auf eine Vorhofflimmern aus. Dafür sprechen also EKG-Auffälligkeiten, ich denke an eine Rhythmusstörung oder Erregungsbildungsstörung, aber er habe auch eine Atemnot bei Belastung. Differentialdiagnostisch kommen koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Klappenvitieren in Frage. Zu weiterer Abklärung führe ich möchte ich die Patientin körperlich untersuchen, die Lunge abhören, um zu gucken, ob Lungenödeme gibt oder nicht. Herz abhören. Ich möchte auch bei ihm Blutdruck messen. Also bei ihm sei eine arterielle Hypertonie bekannt. Vielleicht habe er unkontrollierte arterielle Hypertonie. Ja, hypertensive Entgleisung oder ja differenzialdiagnostisch. Ja, hypertensive Entgleisung. Okay, das ist alles. Okay, machen Sie auch ein Röntgenbild? Ja. Machen Sie ein Röntgenbild? Um zu schauen, irgendwelche Stauungszeichen gibt oder nicht. Lungenstauungszeichen. Okay. Ich denke keine Pneumonie, aber Stauungspneumonie kann sein, ja. Ich möchte auf jeden Fall eine Röntgen-Thorax anfordern. Okay. Jetzt haben Sie EKG gemacht und Sie haben gesehen, der Patient hat Vorhofflimmern. Mit einer Herzfrequenz von 135. Was machen Sie? 35. 135. Ach so, ja. Was machen Sie? Der Blutdruck ist bei 110/80. Was machen Sie mit dem Patienten? Ich möchte erstmal mit der Antikoagulation anfangen. Okay, was gibt's? Ich möchte also Enoxaparin, Spritze. Okay. Und ich möchte für Stabilisierung mit Parameter Beta-Blocker geben. Metoprolol zum Beispiel. Okay. Machen Sie das als Tablette oder geben Sie das IV oder Subkutan oder wie machen Sie das? Ich gebe IV. IV? Ja. Was müssen Sie dabei beachten, wenn Sie das IV geben? Also es könnte zu allergischen Reaktionen führen, oder? Ja, das sollten Sie mit dem Patienten vorher machen, bevor Sie IV-Medikamente geben. Zugang legen, ja, das ist... Sie müssen ihn an einen Monitor anschließen, ne? Sie müssen ihn beobachten, wenn Sie IV-Medikamente geben. Ach so, okay. Sollten Sie ihn an einen Monitor dran machen und dabei das IV-Medikament geben, okay? Okay, das würde ich so machen. Okay, ich würde eine Echo-Untersuchung anfordern, um zu Heute ist Freitag. Freitag. Es ist Freitag, es ist 16:30 Uhr. Ich bin 16. gleich auf dem Weg nach Hause als Oberarzt. Ach so. Ja, Dann was machen wir jetzt mit dem Patienten? Es ist Freitag, Nachmittag 16:30 Uhr und Ich würde es, also wenn die Patientin Symptome hat, auch in der Woche, müssen wir mit dem Therapie beginnen eigentlich. Für Prophylaxie einmal und für Rhythmuskontrolle. haben Sie gesagt, Sie geben Beta-Blocker und Sie geben Clexane, also Enoxaparin geben Sie. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir Indikation haben für stationäre Aufnahme, aber ich denke ja. Möchte der Patient denn bleiben? Nein, Er möchte er nicht möchte bleiben. unbedingt nach Hause gehen. Okay. Würden Sie ihn denn nach Hause lassen oder eher nicht? Nein. Warum nicht? Also Was ist der Grund, dass Sie ihn heute da lassen? wie bitte? Was ist der Grund, warum Sie den Patienten heute am Freitagnachmittag aufnehmen möchten? Weil wir Komplikationsrisiko haben bei Atrasche Rhythmia absoluta. Und es könnte auch aufgrund einer Herzerkrankung sein. Er habe viele Risikofaktoren, Adipositas, Nikotinabusus. Okay. Was passiert denn am Wochenende im Krankenhaus? Was machen Sie am Wochenende im Krankenhaus mit dem Patienten? Also eigentlich wir, ich könnte die Patienten auf Telemetrie anschließen, damit ich der Patient überwachen könnte. Ich wollte, da er keine Therapie hat, noch keine Therapie hat, der Patient noch nicht zu Hause schicken. Ich möchte auch für weitere Prozedere. Also Sie würden am Wochenende erstmal Rhythmuskontrolle machen und eine orale Antikoagulation einleiten und Ja. Montag eigentlich die Diagnostik beginnen. Ich könnte eigentlich direkt Freitag an, vielleicht, wir brauchen das nicht, aber wir können Langzeit-EKG und Langzeit-Blutdruckmessung anfordern. Ja, ist schon belegt, ist nichts mehr frei. Die sind auch belegt. Alles belegt. Freitag ist alles belegt. Also Sie können den Patienten nur aufnehmen. Und wie Sie gesagt haben, Sie können den entweder an die Telemetrie anschließen. Das ist eine gute Idee. Manche Krankenhäuser haben das aber nicht. Die haben nur Intensivstation und Chest Pain Unit zum Beispiel, ne? Oder eine Intermediate Care Unit. Und da kann man ihn an einem Monitor überwachen. Okay, der Patient möchte aber nicht da bleiben und er möchte nach Hause unbedingt. Was machen Sie? Ich möchte erstmal aufklären, warum der Patient im Krankenhaus bleiben sollte. Ich würde mal erklären, die Risiken. Aber er Trotzdem. hat das ja nicht seit gestern. Er hat das schon seit Monaten. Aber wir haben das festgestellt und müssen wir mit der Therapie anfangen. Also das ist gut, Ja, dass der Sie haben Patient noch angefangen. keinen Schlaganfall hat, aber es Sie haben besteht dieses angefangen. Risiko. Frau Günde, Sie haben angefangen. Sie haben ihm Enoxaparin gegeben und Sie haben ihm Metoprolol IV gegeben. Und Sie haben gesehen am Monitor, die Herzfrequenz ist bei 110. Dann kann ich die Patienten nach Hause schicken und eine elektive TAM geben. Mit welchem Medikament geben Sie, schicken Sie nach Hause? Mit Noack. Richtig. Ja. Und was noch? Beta-Blocker. Richtig. Ganz genau. Und was sagen Sie dem Patienten? Ich sage dem Patienten, Ich würde dem Patienten einen Brief geben mit diesen Medikamenten. Ich sage dem Patienten, er muss am Montag nach Haus ausgehen, muss für Medikamente zu anschreiben lassen. Ja. Danach, ich würde einen elektiven Termin für weitere Untersuchungen, wie zum Beispiel Echo, vielleicht Herzgeräteuntersuchung, einen Termin planen. Womit fangen Sie? Ja gut, Sie bestellen ihn elektiv ein. Das ist eine gute Idee. Und welche Untersuchungen werden dann gemacht? Sie haben Echo gesagt. Wenn der Blutdruck nicht gut eingestellt ist, dann vielleicht Langzeit-EKG. Echo habe ich gesagt. Wir können, wenn er noch... Sie machen ein normales Echo? Also ja, wenn ich eine Therapie denke, zum Beispiel Elektrokardioversion, dann muss ich eine transösophageale Echo machen, um zu ausschließen irgendwelche Thrombus. Sie haben mir gesagt, Sie wollen ihn therapieren. Dann müssten Sie eigentlich direkt an eine Elektrokardioversion denken, oder? Das ist doch die Therapie. Aber vielleicht oder? Nach der Blockade, vielleicht, dass er Proxys mal hat, aber ja. Aber nachdem ich stationär aufnahme, kann ich mit diesem Verfahren anfangen, elektrische Kardioversion, TEE. Das können Sie als elektiv machen. Sie können sagen, wir nehmen Sie stationär auf am Montag oder am Dienstag und wir machen ein normales Echo und dann machen wir ein... Aber die machen wir auch bei der Aufnahme, bei der stationären Aufnahme, oder? Genau, Sie nehmen ihn elektiv stationär auf. Ja. Und dann müssten Sie aber auf jeden Fall eine transösophageale Echokardiographie machen, ne? Ja. Warum müssen Sie das machen? Also im Herz, Vorhof, Aurikula der Herzhof, bildet sich Thrombose bei Vorhoflimmern. Ja. Genau, richtig. Das müssen wir ausschließen, weil nach der Elektrokardioversion könnte das zu Embolie führen. Ganz genau, richtig. Wo gucken Sie da besonders drauf? Im Ultraschall? Linker Vorhof. Auricula. Linkes Ohr. Oh, ja, aber lateinisch Auricula, oder? Genau. Ja. Genau. Ich sage nur, damit das, man sagt in Deutschland nicht Auricula, sondern linkes Ohr. Alles gut, danke schön. Okay, noch ein, Sie machen das sehr gut. Was gibt es denn Gründe, was für Gründe gibt es für Vorhofflimmern? Ach so, ja. Es könnte primär sein wegen Medikamentenannahme, wegen der anatomische Situation des Herz, wegen Herzkrankheit. Ja. Okay, da müssten Sie noch ein bisschen nachgucken, glaube ich. Ja. Es gibt ja das valvuläre Vorhofflimmern. Altere Leute bei alteren Leuten. Er ist eigentlich nicht alt, aber ja. Das stimmt. Es gibt das valvuläre Vorhofflimmern, nicht valvuläre Vorhofflimmern. Oft haben die ein Mitralvizium, der Mitralklappe. Ja. Manchmal ist es auch ein vergrößerter Vorhof. Vergrößertes Vorhof. Er kann auch eine KAK haben. Ah ja, Mitralklappenstenose, ja. Genau, Sie haben eben gesagt, man sollte vielleicht auch eine Koronarangiographie machen. Das ist richtig. Ja. All diese Sachen, daran müssten Sie denken. Bei der Laboruntersuchung, wir haben gar nicht über Blut gesprochen jetzt. Ne? Sie wollten ja auch Blut abnehmen. Gibt es denn da besondere Werte, die Sie abnehmen möchten? Ich möchte Blutbild sehen, ob irgendwelche Anämie auszuschließen. Sehr gut. Ja. Und TCH, Schilddrüsenparameter, möchte ich auch überprüfen. Sehr gut. Ich möchte für also Lipidspiegel, oder? Lipidprofil, genau. Lipidprofil auch sehen. Und dann, ich möchte auch Nierenwerte kontrollieren. Ich würde da mit der Therapie anfangen, deswegen Nierenwerte, Leberwerte. Wir können hier auch Pro-BNP überprüfen. Ein Wert noch, den habe ich nicht gehört. Ein Wert. Ein Wert. Haben Sie schon mal von Kalium gehört? Ach so. Ja, Elektrolyte. Genau, die müssen Sie mitmachen auf jeden Fall. Ja. Ja. Auch bei, er nimmt ja auch Mirtazapin ein zum Schlafen. Ne? Da gibt es manchmal Hyponatremien oder sowas. Aber insbesondere sollte man hier auch an das Kalium denken. Ne? Alles gut. Ganz wichtig, ja. Ob der eine Hypokalämie hat zum Beispiel. Warum er das, also muss man mit bedenken. Und ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn der Patient jetzt zum Beispiel ein paroxysmales Vorflimmern hat. Wissen Sie, was das ist? Ja, er hat ab und zu Rhythmusstörungen. Okay. Muss man ihn dann immer antikoagulieren, diesen Patienten? Ja, das hängt davon ab, wie viel Risiken der Patient hat für Embolie. Also ich messe Chadwick-Score. Sehr gut. Wenn es mehr als 2 ist, dann fange ich mit dem Antikoagulation ein. Und somit bei ihm ist es mehr als 2 eigentlich. Er ist 65 Jahre alt, er hat arterielle Hypertonie. Die 2 reicht. Sie haben gesagt, Sie würden einen NOAC geben. Ja. Beispiel? Rivaroxaban. Warum? Also ich möchte kein Marcumar geben. Das ist, er ist ein junger Patient, muss lebenslang diese Medikamente einnehmen. Es ist schwieriger zu kontrollieren, INR-Werte stabil zu halten. Ich würde dieser Patient mit NOAC anfangen, bei dieser Patient. Okay, gut. Ja. Und wenn Sie den Patienten jetzt wieder in den Rhythmus bringen möchten, wie machen Sie das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und zwar, ich könnte medikamentös behandeln oder elektrische Kardioversion kommt auch in Frage. Was würden Sie bei dem Patienten machen? Ich würde elektrische Kardioversion machen. Warum? Weil die medikamentöse Therapie viele Nebenwirkungen hat. Okay. Ja, wenn die Patient keine, zum Beispiel keine, wenn Echo unauffällig ist, zum Beispiel keine große Lechtervorhof hat, dann würde ich erstmal elektrische Kardioversion versuchen. Sehr gut. Ja. Genau. Aber vorher müssen Sie eine TEE machen, ne? Ja, um zu ausschließen, irgendwelche Thrombus im Herz. Und jetzt haben Sie eine TEE gemacht und Sie haben einen Thrombus gesehen. Ja. Was passiert jetzt? Wir können keine elektrische Kardioversion machen, aber wir haben mit dem NOAC angefangen. Dann warten wir noch ein bisschen, zum Beispiel ein paar Wochen, vielleicht 3 Wochen. Danach, ich bin mir nicht sicher. Aber ich würde sagen 3 Wochen. Okay, machen wir 4 Wochen. Okay, 4 Wochen. Nach 4 Wochen würde ich noch eine stationäre Aufnahme planen, dann wieder transösophageale Echokardiographie machen, unter aber NOAC-Therapie. Sehr gut. Ja. Frau Kühn, das haben Sie gut gemacht. Klasse. Dankeschön. Jetzt müssen Sie nur noch den Patienten überreden, dass er stationär bleibt oder nach Hause geht. Ja. Ich würde mit dem Papier vom gegenärztlichen Rat gehen. Vielleicht das brauche ich. Dann können Sie sich besser absichern. Ja. Muss der Patient denn unterschreiben? Ja. Und wenn er das nicht macht? Ich rufe den Polizei an. Nein. Sie müssen das, Polizei bringt nichts. Sie müssen das selber dokumentieren. Müssen wir aber dokumentieren, ja. Genau. Sie müssen das dokumentieren, ne, und am besten einen Zeugen haben. Eine Krankenschwester vielleicht oder einen ärztlichen Kollegen, der das mit bezeugen kann. Ach so, okay, das mache ich. Ja, das ist wichtig, weil eigentlich müssen die nicht unterschreiben. Sie können ihn nicht zwingend unterschreiben. Ja. Aber Sie müssen das gut dokumentieren. Ja. Ja. Ja, klar, und weiter so. Viel Erfolg. Dankeschön. Bitteschön.